Unter Beton, unter Licht, wo Schattenzüge lenken, Karten auf dem Tisch, wir zählen stille Brennpunkte, Blueprints auf Papier, Morphologie im Blick, jeder Knoten atmet schwer, jeder Pfad ein Missgeschick. Prüfen partizipativ, wieder aufbauen, evakuieren, reparieren. Wir sind die U-